Ja, hallo, ihr Lieben. Ich habe mehrere Meldungen gerade reinbekommen. Also ich möchte das noch ergänzen zu meiner Sprachnachricht, die ich gerade reingeschickt habe. Also es gilt hier in Deutschland und auch in Österreich und da, wo die Katastrophen, die Hochwasserkatastrophen jetzt ausgebrochen sind, die Hilfen vor Ort zu behindern. Also die Selbsthilfe zur Hilfe soll behindert werden. Die Menschen brauchen dringend Hilfe und die freiwilligen Feuerwehren sind abberufen worden. Das heißt, die Behörden sagen ganz einfach, wir brauchen eure Hilfe nicht mehr, was ein Unding ist. Das ist gegen die Menschlichkeit, gegen jede Vernunft. Was steckt dahinter? Was könnte das sein? Da Frau Merkel des Öfteren gesagt hat, wir müssen unsere Subsidiarität abgeben, also sprich unsere nationalen Rechte an die EU, werden jetzt alle Kräfte angestrengt, diese Katastrophe zu benutzen, oder die Katastrophen, geht ja bis Österreich, weitet sich ja immer mehr aus. Die Bundeswehr weiß nicht, was sie tun soll, habe gerade auch diese Meldung bekommen, also die Heeresleitung. Das THW kommt nicht durch, wird nicht abberufen. Die freiwilligen Feuerwehren vor Ort nicht. Es werden alle Kräfte angestrengt, die freiwilligen Helfer zu behindern, was offensichtlich dahin führen soll, das ist meine sehr starke Vermutung, dass dann der nationale Notstand ausgerufen wird, sodass dann die EU, die ihre Polizei und ihre Soldaten schon aufgebaut hat, wir kennen sie aus den Demonstrationen, diese EU-Polizei, Europol und wie sie heißen, dass die dann in diese Krisengebiete kommen. Was passiert dann? Dann haben die Nationalstaaten ihre Macht abgegeben, ihre Subsidiarität besteht nicht mehr, also die Macht vom Staat und vom Volke aus, sondern dann wird von der EU aus regiert. Das ist dann die Leitung, wird dann die EU übernehmen. Was man dagegen tun kann, die Selbsthilfe ist jetzt überhaupt unsere große Rettung. Bildet Netzwerke, bildet Gruppen, helft euch selbst, geht in die Gemeinden rein, geht in die Dörfer, wo Gehilfe benötigt wird und schickt diese Nachricht bitte überall hin, in jeden Kanal, damit die Leute Bescheid wissen, was der Hintergrund ist, warum diese Hilfen, und diese Kräfte, also von Freiwillige Feuerwehr bis Bundeswehr teilweise, THW, nicht akquiriert und nicht angewiesen werden. Die Polizei macht auch nichts. Sie ist auch angewiesen, sich vielleicht an eine Kreuzung zu stellen und zu sagen, wo es noch lang geht, also wo man noch langfahren kann. Bitte schickt diese Nachricht in alle Kanäle und mit dem Hinweis, dass jetzt alle Kraftanstrengungen nur noch von uns, von den Menschen, die vor Ort sind und die helfen möchten und von überall herkommen, hier mit Vorsicht an die Sache rangehen, damit kein Chaos, kein Verkehrschaos entsteht und dass die Hilfe auch dann wirklich ankommt. Meldet euch bei der Freiwilligen Feuerwehr, die kann euch am besten weiterhelfen. Die müssen dann ja Fragen beantworten, das dürfen sie ja noch. Also, passt auf euch gut auf, seid euch ganz bewusst, was hier abgeht. Hier geht eine Riesensauerei ab gegen uns, gegen die Menschen. Und das wird von der Politik provoziert. Für diesen Zweck sind sie nämlich gerade da. Also man sieht es an Laschet, an Steinmeier, die sich über die Menschen eigentlich lächerlich machen. Also was sie anbieten, ist ja bei weitem nicht das, was wir benötigen. Passt auf euch auf. Bis später.